Aufgabe 4.1 C. Was produzieren die folgenden Firmen? Ergänzen Sie die Tabelle. Dialog 1. Was produziert die Firma Schwarzkopf? Schwarzkopf produziert Toilettenartikel, vor allem Haarpflegeprodukte, also Shampoo, Haarspray und sowas. Aber die machen auch Deos, glaube ich. Dialog 2. Sie arbeiten bei der Firma Grundig. Was für Produkte hat Ihre Firma? Grundig ist eine Firma, die Geräte der Unterhaltungselektronik herstellt. Zum Beispiel Radios, Fernsehapparate und Stereoanlagen. Dialog 3. Bayer ist ein Unternehmen, das unter anderem Arzneimittel herstellt. Was für Produkte hat Ihre Firma? Bayer produziert und vertreibt rezeptfreie Arzneimittel gegen Schmerzen, Husten und Erkältung. Unser bekanntestes Produkt ist Aspirin. Dialog 4. Das neueste Produkt des Münchner Kraftfahrzeugherstellers MAN ist ein sehr moderner Reisebus. Ich mache mit Herrn Hoeneß eine Probefahrt. Herr Hoeneß, können Sie uns über den neuen Reisebus etwas sagen? Ja, unser zweistöckiger Fernreisebus hat eine ganze Reihe von Neuheiten und technischer Raffinessen. Dialog 5. Sagen Sie mir bitte, was stellt eigentlich die Firma Siemens her? Siemens hat ganz unterschiedliche Produkte. Die Firma ist Ihnen wahrscheinlich durch Haushaltsgeräte bekannt. Wir sind aber auch in der Informationstechnik tätig. Vielleicht haben Sie ein Siemens-Telefon mit Anrufbeantworter zu Hause?